20, 7 am Telefon, denn ich bin mit Drogen. Schlaf mit offenen Augen, seit mein Vater tot war, mein Cousin im Pool ertränken wollte, die APO. Albträume plagen mich, 8 Kameras für meine Villa. Ich spul zurück und check die Aufnahmen von den letzten Tagen, Bitch. Alter, du bist paranoid, fühlst du wieder laut von der 44er Zoll. Darum spiel ich 10 Jahre Kraft damit. Krass, bist du fast verrückt? Nein, genau das bin ich. Baba, fick Mütter und brich dir dein Scheißgenick. Was ist das nun? Wollen wir nach Frieden schließen? Diesen wird die Kripo deine Mordakte, nachdem ich dir die Visage schieße. Hol dein Kick, hoch zu Matsch, voll aus, mit dem Hammer. Was bringt dir 1000 Flows gegen einzig deine Mama? Fickt eure Politik, fickt eure Theorien. Generation Party auf Alkohol und Kokain. Hoch aus, wo ich sitze, oben im Siebten. Drogen, die ich mixe, mit Pistole an der Hüfte. Rotes Kristall, das Kilo für 17. Verpasst den Lucky, was für plumpe Statistik. Kanone, sie glitzert, die Patronen, sie glitzert. Das Kokain glitzert, die Roli, sie glitzert. Glitzert. Zweiter Autotune, wo sind die stimmlosen Peach-Fan? 17 den Benzer, scheiß mal auf Fußball. Batzen im Schuhkarton, live aus der U-Haft. Training verpasst, Tour, H-Stilus, Düsseldorf. Fick auf deinen Businessplan, schlaf war mir wichtiger. Vergiss für ein Kontinent, wie klein doch die Welt ist. Sturmgewehr im Sortiment, Mathe macht mich mächtig. Die Aktien sind weg, doch ich mache weiter Bargeld. Muss das Geld mit nem Gabelstapler stapeln. Nimm an, doch mit dem Kopf ist die Betonwand. Permut, Zipperblatt, Rolex, Daytona. Rapper waren gefährliche Schiene, meine Sportart ist Schießen auf bewegliche Ziele. Nachts raus, die allein, Butterfly in Sicherheit. Leben meines Illegale, nehm ich gerade der Volume rein. Scheiß auf deinen Reisepass, unterwegs im blauen Helm. Mit Haftjahr wie illegales Frauenfeld. Im Hochhaus, wo ich sitze, oben im Siebten. Drogen, die ich mixe, mit Pistole an der Hüfte. Rotes Kristall, das Kilo für 17. Verpasst den Look, ich mach für plumpe, verpiss dich. Kanone, sie glitzert, die Patronen, sie glitzert. Das Kokain glitzert, die Roli, sie glitzert. Glitzert. Zweiter Autotune, wo sind die stimmlosen Peach-Fan? Du hast krasse Leute, wer, ha? Guck mal her, ha? Roll mit Haftbefehl und Millionär, ha? Yeah. Baller meine Neuner leer. 9mm, yeah. Baby, Beef, du weißt doch, dass der Brush stabil ist. Heidi, komm, probier es und ich zeige dir, was Beef ist. Hab mehr Feinde als die Isis, mach mehr Para als die Liebe. Kapital, bra, wer sind die Beatles? LSX, Mann, Robo, mit Baby, ich sag,